Che bambino stupido. Man kann von einer Kaiserin nicht verlangen, dass sie sich um Kinderkram kümmert. Sie hat Pflichten, muss zu den Armen und Kranken. Am liebsten besucht sie die armen Kranken im Irrenhaus. Majestät! Welche Ehre! Ich möchte die Patienten sehen. Auf die Knie mit dir, bringt sie in ein Irrenhaus, schafft sie.